Oh, da ist der Alex und wir sind auch schon live. Wir sind live. Sehr Wir sind gut. live. Ja, wir müssen jetzt erstmal noch Links teilen und so weiter. Es lief jetzt alles ein bisschen stressiger als erwartet. So. Hier hast du ein Ding. Und jetzt, da kriegt man auch noch. Das Social Media Team bei mir, die können das Ganze teilen. Ja. Wie geht's dir? Gut, sind wir jetzt live? Ja, wir sind live. Wir sind auf YouTube live. Ich habe den Link zugeschickt Okay. auf WhatsApp. Ah ja, sehr gut. Damit Warte du. mal, lass mich dann erst mal das nochmal posten, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ob das so klug ist, wie ich das jetzt gemacht habe, ehrlich gesagt. Vielleicht kann mir das auch irgendwann einer der Zuschauer, Zuhörer oder so sagen. Ich habe nämlich direkt aus dem Teams raus. Okay. Also erstmal herzlich willkommen Dienstagabend hier bei The Wrestling Talk. Be Right. Mit Ben von WrestlingInfos.de und mir. Schön, dass ihr zuschaut, falls ihr zuschaut. Und falls ihr heute Fragen habt, ja, einfach raushauen und Fragen stellen. Ne? Genau. Wir Dann lasst sind. mir mal eine Sekunde Zeit, ich will das auch noch schnell teilen. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja nochmal sagen, dass wir zwar ein paar Minuten zu spät sind, aber das war jetzt auch der erste Versuch. Und nachdem ich jetzt einigermaßen weiß, wie es funktioniert, ich meine, zwar höchst unprofessionell, weil ohne Overlays oder sonstigen auf YouTube, aber egal, wir probieren das jetzt einfach mal so zum ersten Mal auf YouTube zu streamen. Hi Doc 20. 2220. So, hat nämlich auf YouTube Hi geschrieben. Wenn du den YouTube Link aufmachst, dann hast den auf dem anderen oder auf dem anderen Bildschirm legst oder sowas, dann hast du es nämlich bei dir auch den Chat. Wie Genau. bitte? Redest du mit mir? Ja, ich rede mit dir. Dass Okay, du was? das Was soll ich Multitasking, machen? Alex. Was soll ich machen? Wenn du auf den Link drauf gehst, dann startet es bei dir und du siehst dann auf der rechten Seite auch den Chat. Ist alles ein bisschen zeitverzögert. Ja. Wenn ich auf den Link, auf den, du meinst bei WhatsApp? Ja, wo ich dir den Link geschickt habe? Du weißt schon, du redest hier mit einem alten Wrestler. Ja, du armer alter Mann. Ja, ich brauche Mitleid. Boah. Ah, ja, genau. Genau. Und wenn du jetzt noch das Fenster mutest oder einfach nur YouTube mutest oder sowas, dann hört man mich nämlich auch nicht oder dich, je nachdem, wer Was? gerade redet. Perfekt. Dann kann ich da Genau. auch schreiben, ne? Du kannst da auch schreiben, ja, aber du kannst auch einfach mit den Leuten reden. Ja, genau. Du Very kannst. good. Very good. So, also jetzt haben wir schon mal ein paar Leute hier. Jetzt muss ich bloß das nochmal teilen, weil sonst bringt sie alles nichts. Mich Genau. und Technik. Und das ist alles zu später Stunde. So, haben wir jetzt. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben nicht wirklich viel Werbung dafür gemacht. Und warum haben wir nicht wirklich viel Werbung dafür gemacht? Weil wir einfach, ja, wir hatten bei uns auf der Homepage, wir hatten einfach keinen Platz. Ich war ja das ganze Wochenende unterwegs. Und ja, aber. Vielleicht auch mal kurz noch zu dem Grund, warum wir live sind. Ich war letzte Woche leider krank und wir hätten letzte Woche eigentlich Aufnahmetag gehabt. Und Alex hat dann überlegt, alleine was aufzunehmen. Und da haben wir uns aber entschieden dafür, dass wir diese Woche dann lieber live gehen, bevor wir es ausfallen lassen diese Woche. Wir wollen euch ja den Dienstagabend weiterhin gönnen. Insofern, ja. Hallo, Rodek. Auch an dich. Schöne Grüße. Genau, gleich ist dabei. Und deswegen nehmen wir jetzt eine Ausgabe live auf. Ob die jetzt eine halbe Stunde oder so sein wird, keine Ahnung. Das ist auch ein erster Versuch. Und nachdem ich jetzt einigermaßen weiß, wie es geht, vielleicht wird es in Zukunft auch noch professioneller, dass wir dann schauen, dass wir noch Overlays bekommen und ähnliches. Ja, es Ja. muss definitiv professioneller werden. Ja, vor allem auch ein bisschen eingespielter. Also das ist ja Ja, genau. das Ding. Jetzt haben wir es zum ersten Mal gemacht, aber wenn es mit dem Zoom-Meeting und dann Teilen über Zoom gut funktioniert, dann würde ich das ehrlich gesagt beibehalten, weil das ist echt super bequem jetzt gewesen. Wenn ich Zeit habe, dann schaue ich mir das natürlich auch über OBS mal an und so. Und wir haben ja auch Leute im Team, die das super können. Aber es, ja, wir waren jetzt hier übers Wochenende, waren wir bei Karat. Also Stimmt, ja. in Oberhausen. Ja, genau. Aber jetzt, warte mal, da habe ich ja vielleicht auch noch ein paar Fragen. Du bist denn zu schnell? Warte mal, Ich eine bin zu schnell. Sekunde. Ja, ich muss noch hier einmal was teilen und dann passt die Geschichte auch. Okay, deswegen kann ich ja trotzdem noch, beziehungsweise du hast gemeint, du hast Fragen. Ja, Das ich ist ganz wollte natürlich wissen, ungewöhnt. wie es war. Also. Achso, ja, cool, aber halt saustressig, ne? Also es ist wirklich, wir fahren ja von Nürnberg aus, fahren wir echt lange nach Oberhausen. Das ist eine scheiß Wait. Strecke mit 5 Stunden, unglaublich oder? vielen, ja. Genau, also wir hier hochgefahren sind wir sogar 6 Stunden, weil einfach, ja. Da ist immer viel Verkehr da oben, ich weiß. Also es ist wirklich die Hölle gewesen. Und dann, wie wir angekommen sind, dann sind wir direkt weiter zum Essen und dann ging ja um 19:30 oder sowas, ging dann die Show los. Wie viele Zuschauer waren da? Knapp 1000 am ersten Tag, was gut war, so viel hatte ich die letzten Jahre nicht. Also habe ich nicht gefühlt, dass die letzten Jahre so viel waren. Also die Okay. Halle war gut gefüllt, muss man echt sagen. Ja. Ja, Und die schön. Stimmung war auch gut. Also wirklich, ja. Aber es ist halt echt eine Fülle an Shows jetzt gewesen. Wir waren dann Freitagabend, dann habe ich meine Jungs und Mädels natürlich geknechtet, danach noch zu arbeiten nach der Show, mit Interviews machen und dann haben sie noch einen Livestream mit Podcast gemacht. Also die mussten ganz schön reinklotzen. Ja, aber du Und hast ein gutes Team, die können das schon. ich das perfekte Team. Absolut. Also kann man nicht anders sagen. Das ist unglaublich toll. Aber das war halt dann trotzdem, dass man nachts so um 3, 4 Uhr im Bett war. Und dann ging es am Samstag, ging es halt dann los um 10 Uhr mit Frühchoppen der Show von Wrestling Kult, weil der Kulttempel ist ja direkt neben der Turbinenhalle. Und die haben uns eingeladen, also uns von Wrestling, also Grüße an die Jungs und Mädels vom Wrestling-Kult. Vielen Dank für die Einladung. Und da waren wir dann halt auch schon dort. Das heißt aber, wenn du um 10 Uhr da dort bist und dir die Show anschaust, um 12 Uhr ist die erste WXW-Show. Okay. Und dann um 14:30 Uhr ist die nächste WXW-Show. Und dann um, ich glaube, 19:30 beginnt die nächste WXW-Show wieder. Also da hast du dann 4 Shows an einem Tag gehabt und manche meiner Jungs waren ja noch so verrückt und haben sich dann nachts auch noch NXT gegeben. Also die sind raus aus der Halle, dann haben sie Podcast aufgenommen, also Grüße an David und Julian. Dann sind sie aufs Hotelzimmer, haben da NXT geschaut und Bericht gemacht, haben sich ein paar Stunden schlafen gelegt und am nächsten Tag sind sie um 12 Uhr wieder, waren wir wieder bei der nächsten Show gesessen. Wahnsinn. Also Geiles Wrestling-Wochenende, oder? das ist Leidenschaft, das muss man schon wirklich sagen. Also Und waren irgendwelche die Highlights dabei? ja, also Highlights waren viele. Das ja. Es waren aber auch einige Lowlights, muss ich sagen. Also Okay. kennst du Naito Yano, ganz bekannter japanischer Wrestler, und der ist halt leider über seinem Zenit. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wie alt der ist. Gib mir eine Sekunde, dann kann ich es dir sagen. Der ist auf jeden Fall gar noch nicht so alt. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Straßenpenner. Also der hat echt so einen zerzausten Look und ähnliches, lange Haare. Und ja, Tetsuya Naito ist 43 Jahre alt. Aber das Problem ist halt einfach, sein Körper ist fertig. Also sein Körper ist wirklich, wirklich fertig. Also der macht da, wenn er schon die Rampe runtergeht, dann siehst du, wie er so läuft und so weiter. Und dann gab es halt viele Please come back Chants und so. Ja, sorry, nicht im Ring. Also im Ring will ich ihn nicht sehen, weil das ist halt echt ein gefühlten Massaker gewesen, weil man halt auch gesehen hat, dass es einfach nicht mehr so geht. Ja, und er nimmt halt mittlerweile das Geld dann mit und das ist das Wichtige jetzt da. Also so kommt es mir vor für jemanden, der jetzt nicht wirklich viel mit ihm verbindet. Ja. Aber die Fans standen trotzdem Schlange bei Meet and Greet dann und Ähnliches und so weiter. Also haben sich wahnsinnig gefreut, ihn zu sehen. Also es ist wirklich eine japanische Legende. Okay. Aber es ist halt wirklich, ja, ja. Was aber auch war, es gab, also meine Highlights waren dann ganz viel die Leute, die herkamen und meinten, boah, wir hören euren Podcast, das ist ja mega, weiter so, könnt ihr den bitte länger machen? Nee, können wir nicht. Aber gab es wirklich ganz, ganz viele. Also, und sagen wir mal so, wir könnten ihn länger, also wir würden ihn gerne länger machen, aber es ja. ist halt eine Zeitfrage, weil jeder, der zuschaut, der weiß ja, man hat total viele Verpflichtungen. Ne? Absolut. Du hast deine Familie, ich habe meine Familie, ne? Dann hat man ja seinen Job und ich meine, ich habe eine Promotion, ich habe die Wrestling-Schule, ja? Ja. Und dann alles unter einen Hut zu bekommen, ist leider nicht so einfach. Und dir geht es ja auch so mit deiner Situation. Also wir würden sehr, sehr gerne. Das ein oder andere Mal klappt es vielleicht auch, dass es länger wird, aber momentan geht es halt nicht. Aber wir wollen es trotzdem die Zeit mit euch teilen und halt ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, sozusagen in den 90er und 2000er. Eine riesig geile Zeit da gewesen. Und wir haben ja alle die gleiche Leidenschaft, ne? Den schönen Sport Wrestling. Ne? Absolut. Also bei Weitem nicht so, dass wir nicht wollen, sondern es ist einfach eine Zeitfrage. Ja, du hast das viel schöner verkauft, als ich es hätte sagen können. Ja. Ich habe es nicht verkauft. Ich weiß, du hast es richtig gestellt. Du hast ehrlich geantwortet, das stimmt, ja. Ja, Naja, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen über Wrestling-Turniere auch sprechen, ne? Ja, genau. War ja in Europa wirklich eigentlich immer so. Also vor allem in Deutschland und Österreich, da haben wir immer sehr viele Turniere gemacht. Bin ich auch dabei groß geworden bei der CWA, wo mein Vater Steve Wright viele, viele Jahre gerungen hat. Als Beispiel in Wien am Heumarkt waren halt mal 6 Wochen, jeden Abend Matches. Ne? Aber 6 Wochen lang? Ja. 6 Wochen lang jeden Abend? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, und dein Vater ist jetzt niemand, der jeden Abend dasselbe Match abzieht, wie es da teilweise in England stattfindet und so. Also, das ist ja. Nee, das gibt's. Unglaubliche gibt's Belastung. Nee. Du hast ja auch einen unterschiedlichen Gegner und es ist ja auch ganz anders als in Amerika, wo du von einer Stadt in die andere fliegst. Da hast du dann öfters mal den gleichen Gegner. Aber auch hier war mein Anspruch immer, den Leuten was Neues zu zeigen. Ne? Ja. Schon allein, dass ich mich als Athlet auch präsentieren kann. Ne? Und bei der CWA war es halt so, jeden Abend, das war ja Open Air. Und das Einzige, wenn es nicht stattgefunden hat, wenn das Wetter schlecht war. Ne? Da hatte ich ja auch meine ersten Kämpfe, ne? Mit meinem Muppetal war mein erster Kampf damals. Und hier in Deutschland für die CBA, damals gegen Colonel Brody, genau. Der hat ausgeschaut wie ich jetzt, mit Augenglatzkopf. dann später natürlich Hannover, Bremen und auch in Wien. Wien habe ich auch viel gerungen. Ja. Und Hannover zum Beispiel, ja, am Schützenplatz, auch ganz, ganz lange Turniere immer. Gab es so ein Turnier, wo dir echt in Erinnerung geblieben ist? Wo du sagst, so, oh, dieses eine. Naja, das sind eher die Turniere, die ich selber zugeschaut habe. Ne? Also wo ich dabei war. Ach so, ja, okay, weil, gut. Das war ja noch in der Anfangszeit bei mir. Mhm. Ich hatte ja schnell das Glück, dass ich dann in die Staaten rüberwechseln konnte. Wenn die CBA mich nicht aus meinem Jahresvertrag rausgelassen hätte, den ich damals unterschrieben habe, dann hätte ich sicherlich da auch mehr Turniere gemacht. Ne? Aber die waren ja sehr supportive, also die wollten ja, die haben verstanden, die Promoter, dass das eine riesen Chance für mich ist. Und deswegen haben sie mich damals ja aus meinem Vertrag gelassen. Mhm. Aber trotzdem hast du ja auch mal ein paar Turniere gerungen oder sowas, oder? Du hast ja, was war das? Super Junior warst du doch mit dabei, oder? Ach, du meinst ja, New Japan, ja. New Japan hast du gerungen. Wie lief das eigentlich ab? Weil, nachdem wir es vorhin auch mit Japanern und so weiter hatten, aber wie lief das erst mit... Erstmal muss man sagen, ich mag Japan sehr. Es ist wirklich ein tolles Land. Ja, also ich war noch nie in Japan, ich will da unbedingt mal hin. Ja, solltest du. Wirklich sehr, sehr schönes Land. Aber auch die Kultur dort und die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Ja, alle sehr, sehr höflich, sehr, sehr respektvoll. Auch crazy. Also sind auch, wie soll ich sagen, die können echt Party auch machen. Denkt man immer gar nicht, weil die Wrestling-Fans, die japanischen, sind ja ganz anders bei den Shows als jetzt, sagen wir mal, die amerikanischen oder die europäischen. Die gehen nicht so aus sich raus. Da ist es sehr oft still und dann, wenn was Gutes gezeigt wird, dann wird halt schön applaudiert, respektvoll. Ne? Aber ja, wie es dort abgelaufen ist, ja, ich habe damals das Ticket bekommen von der WCW, Flugticket, war ein bisschen stressig, weil davor war ich, glaube, ein Vierteljahr in Orlando und dann musste ich gleich, wenn ich dann nach Atlanta geflogen bin, mein Apartment gleich packen, für den nächsten Tag nach Tokio fliegen. Und ja, da war ich 21 Moment, und der Moment, Moment. Einzige. Ich will früher anfangen. Wie kam der Kontakt zustande überhaupt mit New Ja, ich Japan? war ja schon bei der WCW unter Vertrag. Ja. Und die haben da praktisch WCW kontaktiert und haben gemeint, sie würden gerne mich in dieses Turnier mit reinbringen. Also der Ja. Kontakt fand über New Japan und WCW WCW, statt. genau. Genau, und der andere, der von der WCW noch rübergeflogen ist, ist Flying Brian Pillman gewesen. Na? Und ja, ich meine, es war natürlich große Aufregung für mich. Ich wusste, dass mein Vater viele Jahre auch für New Japan Pro Wrestling gerungen hat. Hatte da auch einen sehr großen Namen, hat viel mit Inoki gerungen. Ja, und ja, da musste ich wieder in die Fußstapfen von meinem Vater treten, ja, der auch viel mit Tiger Master drüben gerungen hat. Also war ich schon nervös, ne? Ich wollte natürlich da nicht irgendwie, wie man so schön sagt, abkacken. Aber die wussten auch alle, wer du warst, letztendlich. Die wussten, wie ich rüberkam, wer ich war, ja. Dass ich der Sohn auf Steve Wright war, ja, klar. Und ja, wie gesagt, habe ich ja in einer anderen Episode auch schon gesagt, es war auf der einen Seite immer sehr hilfreich, ja, auf der anderen Seite war halt die Erwartungshaltung dementsprechend auch viel höher. Na, und ich wollte halt mein Bestes zeigen und ich kannte da keinen, ja, und wurde da gleich in ein Turnier reingeworfen mit ultra, ultra, ultra, ja, bekannten und guten Weltstars. Also das war schon, ja, also die Nervosität war auf Maximum bei mir. Na, und Wahnsinn. ja, gute Geschichte, ich bin da angekommen in Tokio, wie gesagt, keinen gekannt. Die Wrestler wurden meistens im Kyo Plaza untergebracht. Ja, also das ist dieses Top-Hotel mitten in Tokio. Also echt nobles Hotel. Ich habe ja da eine spezielle Ernährung gehabt. Ja, ich meine, ich wollte halt mein Sixpack behalten und das alles, wo ich hart dafür gearbeitet habe, wusste aber nicht, wie drüben so die Möglichkeiten waren. Das heißt, die Hälfte meiner Sporttasche bestand aus Lebensmitteln. Ich hatte so eine Elektroplatte dabei, ja. Dann hatte ich total viele Thunfischdosen und alles und Zeug hatte ich dabei. Dann habe ich halt gedacht, ich koche mir da recht viel im Hotelzimmer. Und also ich war da am ersten Tag dort, alles cool. Ich meine, Hotel ist ein Hotel, ne? Und da war es noch dann Tag. Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich schon mal in Tokio bin, dann schaue ich mir Tokio an. Also war es noch taghell, bin ich da aus dem Hotel raus, bin da in der Gegend rumgelaufen und es war echt schön, ja, also viele, viele Läden, ja, alles cool aber dann ist es dunkel geworden. Und in Tokio, wenn es dunkel wird, das waren alles so Elektroläden mit lauter Bling, Bling, Bling, überall hat es geblinkt, es hat alles gleich ausgeschaut. Ey, ich habe mich dann verlaufen, ja. Ich bin dann 3 Stunden da zwischen diese Gassen hin und her geirrt und ich konnte ja kein Japanisch und Englisch haben die ja jetzt großartig da gesprochen. Ich habe es schon mal versucht, ja, aber die haben sich da mit großen Augen angeschaut. Und wahrscheinlich, ja, haben sie auch nicht gewusst, was dieser Typ da will, weil ich meine, ich habe ja doch viele überragt dort, ja, von der Körpergröße her, war und weiß, ja. Du bist ja groß, Also, ja. ja, ich habe zum Glück dann in so einem Sausage-Laden, ja, der hat Hotdogs verkauft, mit Hängen und Würgen eine Wegbeschreibung von dem rausbekommen, dann habe ich es tatsächlich noch ins Kio Plaza geschafft, ja. Und da wollte ich mir was zu essen kaufen dann, habe ich keinen Bock mehr gehabt auf Kochen, nach diesem ganzen Stress und habe mir gedacht, na gut, ich habe einen Subway gesehen, ich kaufe mir was bei Subway. Ja. Subway, ein Sandwich Subway, damals 40 US-Dollar. Was? Ultra teuer. Also was, ey, da waren Preise, ne? Da habe ich mir gedacht, aha, du fängst doch vielleicht wieder das Kochen an, ja? Also ich habe ja eh das Zeug dabei gehabt. Naja. Und an dem Tag habe ich dann auch gleich einen Dean Malenko kennengelernt noch. Den kannte ich ja bis dahin auch nicht. Ah, den hast du Und da kennengelernt. ja, in Japan, ja. Und das war so im Hotelrestaurant unten, fast keine Leute drin, ja. Und ich habe mir gedacht, na gut, dann gehe ich halt da was essen, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das billiger. War es natürlich nicht. Und dann hatte ich keinen Bock mehr rumzulaufen. Ja, und war so hungrig, dass ich mir gedacht habe, okay, also mein Magen hat jetzt ja, das Sagen und ich bestelle mal einfach oder was, ist mir egal. Und dann habe ich schon gesehen, man kennt ja Wrestler sowieso, die haben irgendwie so einen besonderen Look und natürlich ist er Ami, ne? Aber ich kannte ihn jetzt nicht, ne? Er war schon dort hinten geguckt, hat aber auch voll grimmig geschaut. Er hat mich anschaut, bloß grimmig geschaut. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich glaube, es lohnt sich da jetzt erst einmal hinzugehen. Ne, der will alleine sein und hat mich halt da so hingesetzt und so. Ne? Und dann, ja, dann der erste Kontakt eigentlich mit dem Dean war dann auch mit dem Eddie Guerrero, den habe ich da auch kennengelernt. Kanten. Oh, sorry. Ja. Vielleicht kommt es gleich noch und ich nehme dir was vorweg. Alles gut, ich warte. Ja, und ja, auf jeden Fall bin echt froh, dass ich auf dieser Tour war, weil ich Dean und Eddie kennengelernt habe dort. Echt coole Typen. Auf jeden Fall, ich kannte die nicht. Die kannten mich aber anscheinend und haben sich dann halt vorgestellt und dann waren sie eigentlich ganz cool und lässig und dann haben sie zu mir gemeint, heute nach der Show gehen wir nach Roppongi. Ja, mir gemeint, was ist Roppongi? Ja, das ist die Partymeile da in Tokio. Und ich, naja, ich meine, Party machen war schon immer mein Ding. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, cool, dann bin ich da mit. Dann sind wir da ein bisschen rum in der Gegend rum und dann natürlich im Harddruck-Café geendet und haben da ja riesen Spaß gehabt. Also war echt, echt cool, ja. Aber jetzt nochmal zu der Eingangsfrage zurück. Oder was war deine andere Frage? Meine andere Frage wäre gewesen, über Eddie hast du gesagt, hast du den jetzt dann kennengelernt, oder? Oder wie war das? Naja, die sind gleichzeitig auf mich zugekommen dann. Ja, aber kannten Eddie und Dean Malenko sich? Ja, die sind ultra Freunde. Ach, die kannten sich vorher. Okay, alles Ja, klar. Und dann die sind ja kannst du. viele, viele Ja, Male sind die okay. einen, haben Okay. die in New Japan gerungen. Also ich meine, Eddie war ja da x-mal als Black Tiger drüben, ja, mit der Katzenmaske da oder Tigermaske natürlich, ne? Ja. Großer, großer Star da auch. Ja, okay. Und Dann die ja, die Frage. kannten sich. Also die haben ja auch den ein oder anderen, wie man so sagt, Späßchen mit mir gemacht da drüben. Ribs nennen die Wrestler das in der Wrestling-Sprache, ja. Und ja, war sehr interessant. Aber jetzt zu der Frage mit dem Turnier. Ja, gut, an dem Abend hast du dann so ein Sheet bekommen, so eine Auflistung von den Städten, wo du ringst. Also wo jeder ringt natürlich und dann deine Gegner, ne? Und dann konntest du ja auch immer eintragen, wer gewonnen hat und wer verloren hat und ja, ausrechnen und so weiter und so fort. Ne? Und dann hat es schon einen guten Eindruck. Aber ich habe ja die meisten Japaner, also habe ich ja nicht gekannt. Ich habe den Chono gekannt und Hiro Yamamoto hatte ich damals in Bremen mit 16 meinen ersten CWA-Weltmeisterschaftskampf gegen ihn. Ja, das war auch damals richtig super, weil mit 16 bist du halt noch nicht erwachsen, aber auch kein Kind mehr, so ungefähr, ja. Der war halt da seine Anfang 20 voll durchtrainiert, macht seine 500 Kniebeugen vorm Match, ja. Und ich meine, ich habe auch viel Sport gemacht, ja. Also ich habe ja auch Amateurringen, viele Turniere gemacht und Leistungsschwimmung, Gewicht eben, das alles. Aber ja, das war schon nochmal eine ganz andere Art, ne? Also Ah. jetzt, wie der an die Sache reingegangen ist. Hat dann zwar gepasst, das Match, aber kann einen schon einschüchtern. Naja, auf jeden Fall Chono ist ja auch bekannt, nennen wir sie hier Chono. Waren ja auch als Tag Team bei der WCW. Und wen kannte ich dann noch? Ja, den einen Referee natürlich, der auch für die WCW öfters was gemacht hat. Tiger Tori. Und sonst kannte ich eigentlich keinen. Also alle, die ich da drüben sonst kennengelernt, waren neu. Ne? Ob das jetzt auch Hawk von The Road Warriors war oder die Steiner Brothers, die habe ich da drüben kennengelernt. Ach krass, okay. Ja, also einige da drüben. Ja, Ja. auf den Chat ist einfach Verlass. Ich habe mir gedacht, hake ich nach? Nein, ich muss gar nicht nachhaken, denn Tobias TTT, TTT, ja, 3T, Ja. 95,39 oder 9.5.39, weil er 1939 geboren ist, fragt, ob du so ein Beispiel hast für einen Scherz, den sie sich mit dir erlaubt haben. Ja, könnten wir gleich mal erzählen. Ich muss es bloß hier ein bisschen lauter machen. Weil ich so, rede mal jetzt. Ja, Ja, jetzt höre ich es besser. Ja, sehr gut. reden, ich habe gestammelt. Ja. Red mal. Naja, also sagen wir so, also der Dean hat an einem Abend zu mir gesagt, hey, Alex, ich lade dich zum Getränk ein. Da sind wir in eine Bar gegangen, ja, und hat gesagt, hey, das ist ein echt geiles Getränk, also musst aber vorsichtig trinken, ist echt stark. Und ich, cool, ja, ich meine, ich bin oldschool erzogen, heißt, ja, ich zeige den Veteranen Respekt, ja, also ich hätte niemals mich da getraut zu sagen, nee, passt, außerdem habe ich ja Party machen eh gemocht. Und ja, er hat mir dann eine nach dem anderen von diesen schönen Shirley Temple Drinks ausgegeben. Ja, und ich getrunken und getrunken und getrunken. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, nach den 15. Ja, ist ja pappsüß, das Scheiße, Nach dem ja. Ja, also es 15. war echt viel. Also er hat mir dauernd nach, oder? Habe ich gesagt, ey, ich kann aber, ich habe gesagt, das schmeckt zwar gut, aber ich merke schon, ich bin voll irgendwie, ich habe tatsächlich gespürt, als wenn ich blau wäre, ja. Und habe mich auch so verhalten, ja. Und schlecht war es mal zusätzlich, weil es so süß war, ne? Und dann irgendwann legt dein Arm so um mich herum und sagt, tja, jetzt kann ich es dir verraten. Da ist kein bisschen Alkohol drin. Das ist nur so ein pappsüßes Juice-Ding oder was auch immer, ja. Da haben sie natürlich alle verarscht und alle gelacht, ja. Aber ich habe echt tatsächlich gedacht oder ich habe das gespürt, als wenn ich voll blau wäre. Schlecht war es mir dann trotzdem noch, aber ja, das ist aber nur einer von den kleinen Scherzen. Da gab es schon noch ganz andere, aber die müssen wir aufheben für mal wann anders. Dieser Placebo-Effekt mit Alkohol funktioniert also offensichtlich auch. Cool. Ja, anscheinend, tatsächlich. Ja. Ja. Aber Japan ist echt geil. Also, wie du vorhin gesagt hast, die haben mich ja gekannt, weil ja mein Vater echt da drüben ja viele Jahre war und auch viel gute und große Kämpfe gemacht hat. Hat mich ja das New Japan Office damals sogar eingeladen, mit ihnen Sushi essen zu gehen. Mich als einzigen Gaijin, ja, also Na. Ausländer. Ja, und es war auch so eine Erfahrung, weil ich habe halt mit einem normalen Restaurant gerechnet und dann sind wir irgendwo hingegangen. Ja, da waren nur Wellblechhütten. Ich habe mir gedacht, ach du Mann, ey, wo gehen wir jetzt hier hin? Ja? Und dann bist du in den Wellblech, also die Dächer waren aus Wellblech, ja. Und dann bist du ein paar Stufen runtergegangen, war so gedimmtes Licht und alles, ja. Und dann waren lauter so ja, kleine Räume und es war richtig traditionell, so japanisch. Musst du dann vor dem Raum, das war alles in Holz und so, mit so und so Papierwänden dann da unten drin, also wirklich elegant und wirklich luxuriös, hättest du von außen niemals gedacht, ja, also richtig hammermäßig. Und dann ziehst du dann deine Schuhe aus und dann setzt du dich dahin im Schneidersitz, ja, Aha. hast du so ein Brett als Tisch auf ein paar und du sitzt halt auf so einem Kissen, ja. Ja, bloß, ey, die Japaner zelebrieren Essen gehen und Sushi essen gehen, ja, und ich meine, ich war zwar Nicht bewegt, so wie wir, wenn wir zu schäden aber ey, ich sind. bin Europäer, ich bin Deutscher, ja. Also die Deutschen sind ja eh ein bisschen steifer, ja. Ey, ich habe Schmerzen gehabt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Alles hat mir wehgetan, ja. Ich habe versucht, mich ein bisschen hin und her und her zu links, ne? Und Essen hat super geschmeckt. War wirklich ein sehr beeindruckender Abend mit den ganzen großen New Japan Stars und mit Office zu essen. Und ja, und dann haben sie noch gesagt, und jetzt wird Sake getrunken. Diesmal mit Alkohol. Okay. Und ich habe mir tatsächlich überlegt zu sagen, oh, ich weiß nicht, ja, so ungefähr, aber es geht halt nicht. Ich habe es versucht und dann hat er mich bloß angeschaut und so ungefähr auf Japanisch gesagt, du weißt, was Respekt ist, oder? Und ich, ja. Aber du weißt noch alles von dem Abend. Bis dahin, ja. Wie es angekommen. Nee, es war schon cool. Es war wirklich, also Also mit denen konnte sich aber dann gut unterhalten und verstehen und so weiter. Also weil die haben ja dann Englisch Ja, das gesprochen waren halt, wahrscheinlich, oder? ja, die haben die Welt bereist. Also die konnten schon zwar nicht fließend Englisch, aber schon so, dass man sich unterhalten konnte. Okay. Ja. Und wie läuft es dann ab bei so einem Turnier? Kriegst du dann von vornherein, sobald du gebuckt bist, gesagt, wie weit du kommen wirst? Oder ist es dann Nee, das ist etwas? ein richtiges Turnier. Das geht nach, also zumindest habe ich Rundenweise dann nicht anders wahrscheinlich. mitbekommen, ist es leistungsabhängig wahrscheinlich Ah, das, ja. Also du okay. hast ja deine Gegner. Also sonst wäre das ja schon ausgefüllt gewesen, der Zettel. Ne? Ja, War ja, ja. was muss deine Gegner? Warte mal, wir haben doch ein paar Fragen, vielleicht, jetzt haben wir so viel gequatscht. Ja, ich hab die Fragen schon nebenbei notiert. Beim Dann lass doch. Teutates, Ja, klar, klar. hallo, kann ich doch reden lassen und kann doch gleichzeitig arbeiten, kann auch nebenher Sehr zuhören. Weißt du, gut. das ist ja eines meiner vielen, manchmal unnützen Talente. Aber das hast du, glaube ich, schon mal beantwortet. Welche Matchart mochtest du als Wrestler gar nicht und welche war dein Favorit? Lass mich raten, gar nicht mochtest du die ganzen Multi-Man- und Hardcore-Matches und sowas und Favoriten waren einfach normale Singles-Matches, weil du einfach wrestlen wolltest. Richtig? Besser hätte ich es nicht sagen. Ah, verdammt nochmal. Nee, ist tatsächlich so. Also ich habe es sehr genossen, als Singles-Wrestler in den Ring zu steigen. Hast du Taggen mal. war auch okay, aber das immer diese Pause da und Taggen und ich wollte, da war ich wahrscheinlich ein bisschen egoistisch, ich wollte die ganze Zeit im Ring stehen. Ja, wenn ich schon im Ring bin. Oder? Nee, und Multiman sowieso nicht, so Battle Royals bringen, da kannst du so wenig zeigen, finde ich, weil so viel drin ist. Und Hardcore-Matches. Hattest du mal? Ja. Street Fight, Chain Match, Ladder Match, also waren schon einige, ja. Aber ich konnte denen nie was abgewinnen irgendwie. Ah, okay. Ja. Aber so Giga Sabu Thema. habe ich ja auch gerungen. Ja, ich meine, da war er auch Stuhl, leider. Nee, leider war da mehr drin. Stuhl, Tisch, ja, und so weiter. Ja, Hardcore-Match heben wir uns gleich mal noch für die nächste Folge auf, die wir dann noch aufnehmen werden. Gehen wir mal da noch drauf ein. Aber er fragt auch, in welcher Matchart wärst du gerne mal gestanden? Also gut, bei welcher bist du froh, nie dabei gewesen zu sein? Aber gab es eine Matchart, wo du gesagt hast, auf die hättest du mal richtig Bock gehabt? Und warst nicht drin gestanden? Ich war so wahrscheinlich relativ in allem, oder? Cage Match. Warst nie im Cage? Ja, ich war mal Echt? Cage, ja, Ja, ja. Ich war in der mal im W. Knast. Nee, das hast du gesagt. Denk an die Ausschnitte, die Leute rausschneiden kann. Ich war mal im Knast, wie Inhaber von Wrestling Infos gesteht live online. Nein, ich wollte Cutter bloß gutes Material geben, die das dann für Ja. uns schneidet. Nee, die NEW hatte ja einen riesengroßen Ring gehabt. Mit Cage natürlich und den meine Frau selber gebaut hatte. Das ist immer noch so krass. Also. Vielen Dank sagen, ja, ist echt, echt super und sowas. Und da war ich natürlich schon öfters drin, aber nicht in einem Match leider, ja. Ja, krass, okay. Also der Cage in der NEW, der war wirklich heftig. Also das war der war krass gut gebaut und alles und unglaublich stabil. Also das war ja Wahnsinn. Er hat auch extrem lange gedauert, das Ding aufzubauen und abzubauen, aber Der weißt du, war die ersten stabil. Male, das war Ja, der, was war denn der, wenn er auf dem Ring war, war er um die 5 Meter hoch. Ne? Also der war 4,50 wäre das schon nur der Ring, also der Cage gewesen sein, ja. Der war groß, schwer und das war echt, echt beeindruckend, das Ding. Ja. Krass, dass das, weißt du noch, wie lange die Biggie gebraucht hat, bis es gebaut hat? Nee. Ah. Aber die Okay. ist sehr cool und solche Sachen. Ja, gut, das weiß ich ja, aber das ist schon, ja, ist ja auch eine Leistung, also Hat ein ja auch Cage Erfahrung selber bauen. damit. Ja, die haben ja im Keller auch sowas. Zu viele Nee. Infos. Nix, Marie. Nee. Tobi fragt gerade, ob man den Cage von der NEW noch irgendwo sehen kann. Ja, der gibt es bestimmt noch in einem YouTube-Video, würde ich sagen. Wir haben bestimmt irgendwann mal ein Cage-Match gefilmt. Bestimmt, ja, auf YouTube. Vielleicht hat Rocket Beans noch ein paar Dinge auch oder auf meinem Stimmt. Kanal. Definitiv aber auf Vimeo. Sind die Shows noch auf Vimeo? Ja. Kann man noch kaufen? Kann man, ist das, hast du nachgeschaut, ist die erste Show auch drauf? Die allererste 2009? Das weiß ich jetzt dann auswendig. Weil da kamen nämlich wirklich auch Fragen, wo es dann hieß, wow, ey, gibt's noch irgendwo zu schauen? Nee, also das ist, muss ich nachschauen. Aber ich weiß, dass viele, viele Shows da noch drauf sind. Cool. Cool. Ja, ja genau. Also Cage kann man auf jeden Fall anschauen, irgendwo auf YouTube oder Bilder gibt es auch definitiv, aber das war schon ein krasses Ding. Und dann hat beim Teutates noch gefragt, wie denn Brian Pillman so war. Brian Pillman war sportlich gesehen wirklich sehr guter Wrestler. Aber er war tatsächlich so eine Loose Cannon, wie er auch seine Gimmick gehabt hat. Also wirklich ein crazy guy. Ja. Aber damals, ich habe ja auch ein Pay-Per-View-Match gegen ihn gehabt, damals. Also war echt cool, mit ihm auch zu arbeiten. Okay, cool. Ja, und Barowski Channel, also Sebastian wahrscheinlich, sagt noch, Paul Roma hat in seinem neuesten Podcast gesagt, er wird dich irgendwann noch kriegen wegen seiner Entlassung damals. Ja. Ja. Also in seinem Alter bezweifle ich, dass er mich noch kriegen kann. Denn ich kann weglaufen. Weil bis der mich dann kriegt, ne? Mega Spaß beiseite. Der ist ja, was ist er jetzt? Mitte 60? So. Wahrscheinlich. Ne? Also ist es schön, dass er noch an sich glaubt. Also 60 ist er geboren sogar, ja. Der ist jetzt 66 dann. Ja. Ne? Also 65 aktuell, aber ja. Wir können das ja über PC-Games machen. Er spielt seinen Charakter, ich spiele meinen Charakter. Boah, das wäre natürlich richtig gut. Ja. Von meiner Seite sind da keine Hard Feelings. Schon so lange, da mache ich mir keinen Kopf drüber. Ich habe so viele super Sachen in meinem Leben erlebt. Das ist so ein ganz kleiner Punkt in meinem Leben, der mich gar nicht eigentlich tangiert. Okay, gut. Alles klar. Aber ja, rein theoretisch sind wir am Ende. Haben wir auch Fragen beantwortet? Wir haben Fragen beantwortet. Wir haben, also beim Teutates hat viele gestellt. Sebastian hat welche gestellt, Tobi hat gestellt und so weiter. Wir haben eigentlich alle Fragen relativ durch. Und ich muss sagen, für das erste Mal, dass wir jetzt hier einfach nur spontan online gegangen sind, ohne groß zu bewerben und sowas, war das nicht. Nee, ihr habt ja eine Stunde vorher bloß auf Facebook gestellt. Ich sag ja, und wir haben es gestern Abend noch gepostet. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt da relativ viel. Aber wenn wir mal, also nachdem wir jetzt wissen, dass es so funktioniert, könnten wir das eigentlich beim Tapen, wenn wir sagen, wir tapen, könnten wir die Folge eigentlich auch live machen. Kann ich mal zusätzlich, ja. Ja, genau. Dass wir eine Folge live machen. Zum Bewerben bräuchte man immer den Link im Vorfeld irgendwie, ne? Wäre schlauer. Ja, kann man ja dann planen und wenn man dann ein bisschen mehr Vorlauf. Das Problem war halt jetzt wirklich, ich war übers Wochenende weg und ich habe nichts vorbereiten können. Aber wir haben ja garantiert ganz viele Leute, die super gut sich auskennen, beziehungsweise ich weiß, dass wir die haben. Insofern mache ich mir da keine Gedanken. Ja, ja, ja. Sehr gut. Tobi schreibt gerade noch, das Älteste, was er auf Vimeo findet, ist Extreme 3. Ich weiß gar nicht, wann das war. War dein Cage dabei? Weiß ich nicht. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Ich glaube, bei 3 war bestimmt ein Cage dabei. Ja, genau. Also, dann, letzte Worte. Ja, wünschen wir euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wieder ein paar Geschichten aus der Vergangenheit, aus meiner Vergangenheit und in der WCW zu hören. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal, dass ihr auch wieder dabei seid. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche, genau. Ciao.